بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit. Im Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, heute machen wir inshallah mit dem 41. Unterricht weiter. Und nachdem wir zuletzt über Bedingungen der Ijara allgemein gesprochen haben, reden wir jetzt speziell über Bedingungen im Hinblick auf das zu vermietende Objekt. Wenn jemand etwas vermietet, damit, wie zum Beispiel eine Wohnung, damit die Funktionalität davon, in diesem Fall das Wohnen, zur Verfügung steht, ist es notwendig, dass das, was vermietet wird, das zu vermietende Objekt, das Mietobjekt bekannt ist. Dass es bekannt ist, natürlich seitens, besonders seitens des Mieters, dass er weiß, was er vermietet. Ansonsten würde er etwas Unbekanntes mieten, sind das riskante Verträge und deswegen sind sie Fasid. Und sie würden nämlich zu Konflikt führen, wie jemand, der eine Wohnung mietet, aber nicht weiß, wie viel Quadratmeter groß sie ist, wie viel Zimmer sie hat, in welcher Etage sie ist, oder ein Auto, von dem er nicht weiß, ob es ein Viertürer oder Zweitürer ist, oder ob er nicht weiß, ob es ein Geländewagen oder ein Sportwagen oder ein normaler PKW ist. Das alles führt zu Unklarheit und oder ist unklar und führt zu Streit. Und deswegen verbietet die Scharia solche Arten von Verträgen. Die Genauigkeit der Beschreibung des Objektes hängt natürlich vom Mietvertrag ab, also hängt von der Art Objekt ab, um die es geht. Zum Beispiel das Mieten eines Zimmers in einer Stadt, da spielt sicher eine Rolle, wie weit es vom Stadtzentrum entfernt ist, ob es in einer A-Klasse-Gegend ist oder B-Klasse-Gegend ist. In Bezug auf Al-Haram zum Beispiel ist die Frage, wie weit ist die Wohnung, wenn man in Mekka mietet, wie weit ist sie vom Haram entfernt. Das spielt eine große Rolle. Insofern, wenn es in einer Stadt Sehenswürdigkeiten gibt, wegen derer die Leute die Stadt besuchen, dann spielt natürlich so eine Entfernung eine entscheidende Rolle. Insofern können wir nicht spezielle Regeln aufsetzen, die für Mietobjekte gelten, aber allgemeine, und dass wir sagen, das Mietobjekt muss so genau beschrieben werden, dass Unklarheit vermieden wird, dass es nicht zu Streit kommt und damit, wenn es im Falle eines Falles zum Konflikt kommt, man weiß, wie man zu handeln hat. Die zweite Bedingung in Bezug auf das Mietobjekt lautet, dass es sich um die Manfa'a handeln muss und nicht um das Objekt selbst. Beispiel, jemand sagt, ich vermiete dir meine Datteln oder ich vermiete dir meine Äpfel. Jeder weiß, dass der Nutzen von diesem Objekt darin liegt, dass man ihn verbraucht und aufbraucht. Und deswegen ist die Ijara diesbezüglich Fasid. Weil eine Ijara in Bezug auf das Objekt selbst macht keinen Sinn. Und da funktionieren nur Bay'-Verträge, aber keine Ijara-Verträge. Dementsprechend darf man auch keine Kuh vermieten, um sie zu melken, sondern man kauft die Milch per Liter, nachdem sie gemolken worden ist. Wie schaut es aus in Bezug auf einen speziellen Fall, und zwar Ijara für Ammen? Eine Amme auf Arabisch ist Dhir oder Murdi'a. Und diese Form von Ijara ist natürlich ein Spezialfall, den wir an dieser Stelle behandeln möchten. Denn derjenige, der eine Amme engagiert, ihm geht es letztendlich um die Milch, die diese Amme seinem Säugling hergibt. Und hier ist natürlich relativ... Oder die erste Frage lautet, handelt es sich überhaupt um eine Ijara oder um einen Bay'? Weil wir gerade eben gesagt haben, die Milch einer Kuh wird verkauft. nachdem sie gemolken ist. Denn nachdem sie gemolken ist, wissen wir, wie viel Milch es ist, dann kauft man es und die Sache ist erledigt. Dann ist eindeutig, was man gekauft hat. Aber man weiß ja nicht, wie viel Milch die Brust einer Amme hergeben wird. Und deswegen ist der Bär hier, wäre hier der Bär der Kauf einer unbekannten Menge. Und das ist ein Problem. Allah subhanahu wa ta'ala hat aber den Irda', also das Stillen, erlaubt im Koran al-Karim eindeutig und auch erlaubt, dass man dafür Geld bezahlt. Deswegen ist die Frage, handelt es sich hier um eine Bär-Vertrag, wie manche Ulama gesagt haben, oder eher um eine Ijara? Und die allermeisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sehen dies als eine Ijara. Und diese Ijara, die Manfa'a davon ist ja das Stillen, und wir sagen nicht die Milch, sondern wir sagen das Stillen, bis das Kind gesättigt wird. Ja? Dann ist die Ijara relativ klar, worum es geht. Die genaue Beschreibung der Manfa'a ist jetzt auch gegeben. Die Problematik ist natürlich, die Zeit ist vielleicht nicht klar, und also wann das Kind gesättigt wird, wie viel Milch die Amme geben wird. Das sind Sachen, die Unklarheit darstellen, und die Ijara stellt deswegen eine Ausnahmeregelung nach manchen Ulama dar. Und die Art und Weise, wie der Vertrag abgeschlossen wird, spielt ist jetzt keine wesentliche Rolle. Wir unterscheiden zwei verschiedene Fälle. Fall Nummer 1, eine Amme soll ein Kind ein Jahr lang stillen und erhält dafür 1000 Euro. Das ist eindeutig eine unproblematische Ijara, so wie der Koran sie erlaubt hat. Die zweite Form wäre, wenn man mit der Amme ausmacht, dass sie ihre Milch pro Milliliter verkauft. Die Frage ist, wie sieht es bei diesem Art von Vertrag aus? Also erst einmal, wenn es um die Milch von Tieren geht, dann ist es gemäß Ijma' erlaubt. Die Gelehrten sind sich nur uneinig über das Verkauf von Menschenmilch. Der Grund dafür ist aber der folgende, den wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Diejenigen Gelehrten, die das allerdings erlauben, sie sagen, erstens, wenn Ijara in Bezug auf das Stillen erlaubt ist, und es ist eine, Ijara ist eigentlich nach eine Form von Bär, zumindest nach manchen Ulama. Das heißt, diejenigen Gelehrten, die die Ijara als eine Form von Bär erlauben, sie sagen, wenn Ijara in Bezug auf Stillen erlaubt ist, dann erst recht in Form eines Bär-Vertrages. Ja? Warum? Weil wenn wir die Ijara erlauben, wo unklar ist, wie viel Milch fließen wird, so ist es doch beim Bär-Vertrag, wenn wir die Milch erst aus der Brust saugen und dann verkaufen, ist ja die Unklarheit beseitigt. Ja? Das heißt also, der Bär-Vertrag sollte erst recht erlaubt sein. Es gibt also keinen Grund, ihn zu verbieten. Wenn wir ihn in Form von Unklarheit bei Ijara erlauben, gemäß dem Koran, dann erst recht in Bezug auf einen Bär-Vertrag. Zweitens sagen sie, wenn die Milch von Tieren erlaubt ist zu verkaufen, dann auch die von Menschen. Und die Gemeinsamkeit ist, dass beide Milchsorten sind eine Art Ausscheidung, ein Exkrement eines Lebewesens. Und sie sagen, es gibt keinen Grund, warum wir das eine erlauben sollten bei Tieren und bei Menschen verbieten sollten, obwohl das Prinzip dasselbe ist. Das ist der Qiyas, den sie anwenden. Diejenigen Gelehrten, die das verbieten, sie verbieten das auf derjenigen Grundlage, dass das Verkaufen von Menschen verboten ist. Der Verkauf eines freien Menschen ist verboten und dann auch nicht der Teil eines Menschen. Denn du bist selbst nicht Eigentümer deiner selbst, also darfst du dich auch nicht verkaufen und auch nicht ein Teil davon. Also wenn ein freier Mensch sagt, ich verkaufe mich an den Sohn so, da ist das ungültig, weil er hat ja gar nicht, er gehört sich selbst ja gar nicht. Der Mensch ist Eigentum von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen sie, Milch ist Teil eines des Menschen und genauso wie man seine Hand und seinen Fuß und seinen Kopf und so weiter nicht verkaufen darf, darf man auch nicht die Milch verkaufen. Sie sagen genau das erste Argument und dieses Argument widerlegen wir dadurch, dass wir sagen, Milch ist nicht dasselbe wie Hände und Füße, denn das eine verlässt den Körper und beeinträchtigt das Leben der Frau nicht und das andere verlässt den Körper nicht und kann sich nicht erneuern. Ja? Hände und Füße sind einmal da, erneuern sich nicht, die Milch hingegen schon. Und wie heißt es? Das ist das, deswegen ist dieses Argument schwach. Das zweite Argument ist, sie sagen, genauso wie man Tränen und Schweiß und Blut nicht verkaufen darf, darf man auch nicht die Milch eines Menschen verkaufen. Alles sind Exkremente. Und wir sagen auch, dieser Qiyas ist falsch, denn in Milch steckt Nutzen, im Gegensatz zu Blut, das Najis ist, oder Tränen und Schweiß, die keinen Wert darstellen. Insofern ist richtigerweise das Verkaufen von Muttermilch erlaubt. Das heißt, wenn man statt einen Ijara-Vertrag mit der Amme, von der Milchmutter in diesem Fall, wenn man statt einen Ijara-Vertrag einen Bär-Vertrag macht, allerdings muss dieser Bär-Vertrag dann auch so sein, dass er sich auf die Milch bezieht, die Brust verlassen hat. Erst danach wird gemessen und danach verkauft man. Vorher, wenn man verkauft das, was in der Brust noch ist, ist dieser Bär ungültig, da wir nicht wissen, wie viel Milch in der Brust vorhanden ist. Wallahu a'lam. Als nächstes schauen wir uns in diesem Zusammenhang an. Wir haben ja gesagt, dass der Vertrag, der Ijara-Vertrag, sich auf die Manfa'a des Objektes beziehen muss. Was ist aber, wenn Teile des Objektes sekundär verbraucht werden? Das heißt also, wir haben zwar einen Vertrag, der sich auf die Manfa'a des Objektes bezieht, allerdings werden nebenbei nebenläufig werden oder beiläufig werden Sachen verbraucht, aber auf die sich der Vertrag grundsätzlich nicht bezieht. Er geht nicht um diese Sache an sich, sondern das ist ein Nebeneffekt. Indirekt wird etwas verbraucht. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Beispiel, jemand mietet, eine Person A mietet ein Feld von einer Person B für ein Jahr. Das ist ein ganz normaler Ijara-Vertrag. Allerdings befindet sich auf dem Feld eine Wasserquelle und dieses Wasser benutzt die Person A, um das Feld von B zu bewässern. Hier sehen wir, dass das Wasser verbraucht wird und nicht gemietet wird. Wasser kann nicht gemietet werden, Wasser wird verbraucht. Und das Wasser wird getrunken, Wasser benutzt man zum Bewässern und so weiter. Insofern haben wir hier einen Ijara-Vertrag in Bezug auf das Feld, aber nebenbei wird Wasser verbraucht. Und in diesem Fall, sagen die Gelehrten, ist die Ijara trotzdem erlaubt. Warum? Weil dieser Nebeneffekt vernachlässigt werden kann. Dieser Nebeneffekt, der nicht der zentrale Punkt, was es im zentralen Fokus des Vertrages steht, kann vernachlässigt werden. Und das haben wir bereits im Kapitel über Bay'a-Verträge ausführlich behandelt. Und darauf aufbauend können wir auch sagen, dass wenn jemand zum Beispiel ein Zimmer mietet in einem Hotel, dann ist es ja ein Ijara-Vertrag. Aber gleichzeitig, also auf der einen Seite verwendet er das Bett, das ist die Manfa'a, er verwendet das Waschbecken, er verwendet den Spiegel und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Dinge, die er verbraucht, wie zum Beispiel das Wasser oder die Seife oder etwas anderes. Diese Sachen werden verbraucht, sind eigentlich ein Bär-Vertrag. Insofern, aber da sie einen Nebeneffekt darstellen und es nicht hauptsächlich um diese Sachen geht, sondern es geht um das Wohnen. Das Wohnen ist der zentrale Punkt. Ist das, was nebenbei geschieht, unerheblich. Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Die dritte Bedingung für das vermietende Objekt, wir haben also zum ersten gesagt, dass das vermietende Objekt muss bekannt sein und dessen Eigenschaften. Ja? Das heißt, entweder muss es kennen oder muss es beschrieben bekommen haben, so dass es eindeutig ist. Die zweite Bedingung ist, dass der Vertrag sich auf die Manfa'a bezieht, nicht auf das Objekt. Und die dritte Bedingung ist, dass der Vermieter imstande ist, den Nutzen, die Manfa'a, zur Verfügung zu stellen. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Mietvertrag als Mieter eingehe, aber der Vermieter die Schlüssel nicht findet, oder ich ein Auto miete, aber das Auto derzeit gestohlen ist und nicht vorhanden ist. Ja? Das heißt also, der Vermieter muss imstande sein, das Mietobjekt zur Verfügung zu stellen. Ansonsten kommt dieser Vertrag gar nicht erst zustande. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Die nächste Bedingung, und zwar, das Objekt muss einen Nutzen aufweisen. Das Objekt muss einen Nutzen aufweisen. Also, wenn ich also einen Ijara-Vertrag mache auf ein Objekt und sich herausstellt, dass dieses Objekt gar keinen Nutzen mehr aufweist, dann ist dieses Ijara-Vertrag ungültig. Beispiel, ich miete ein Auto. Ich miete dieses Auto, um es zu fahren. Alles, und das heißt, der Vertrag bezieht sich auf die Manfa'a, das Mietobjekt ist bekannt, man zeigt darauf, dieses Auto darfst du mieten, der Vermieter hat das Auto auch bei sich, er gibt ihm die Schlüssel und alles mögliche, aber er will einschalten, der Mieter, und das Auto geht nicht an, Auto springt nicht an. Insofern ist dieser Nutzen nicht mehr vorhanden. Ja? Das darf auch nicht der Fall sein, denn dadurch würde auch der Mietvertrag ungültig werden. Oder je nach Vertragsvereinbarung kann es auch sein, dass der Vermieter in diesem Fall ein anderes zur Verfügung stellen muss. Denn es kommt ja darauf an, miete ich genau dieses Auto ein, nennt man das, dann, wenn die Manfa'a nicht vorhanden ist, dann ist der Vertrag ungültig. Oder miete ich ein Auto mit den folgenden Eigenschaften, und wenn das nicht vorhanden ist, dann muss der Vermieter einen Ersatz liefern. Ja. Das kennen wir schon aus dem Bay'a-Kapitel. Unterschied, ob ich etwas als Dhimma, als Zahlungsverpflichtung oder als Verpflichtung, als Schulden sozusagen eingehe, oder ob ich ein konkretes Objekt jemandem vermiete. Die fünfte Bedingung ist, dass der Vermieter der Besitzer des Nutzens auch ist. Also genauso wie wenn ein Verkäufer eine Ware verkauft, muss ihm diese Ware entweder gehören oder er muss zumindest eine Erlaubnis haben, sie zu verkaufen. Und in diesem Fall sagen wir, muss er mindestens Besitzer, wenn nicht sogar Eigentümer des Nutzens sein. Was das bedeutet, schauen wir uns jetzt nochmal an. Also gemeint ist erstmal, liebe Geschwister, es gibt einen Unterschied zwischen einem Eigentümer und einem Besitzer. Im Deutschen unterscheidet man und im Arabisch sagt man über den Besitzer, über den Eigentümer Malikul Ain und über den Besitzer Malikul Manfa'a. Der Eigentümer ist, wie der Name auch schon sagt, ihm gehört dieses Objekt samt der Manfa'a. Der Besitzer, dem gehört dieses Objekt nicht, sondern ihm gehört nur die Manfa'a auf bestimmte Zeit. Das ist unterschiedlich zwischen einem Eigentümer und einem Mieter. Ein Mieter ist der Besitzer dieser Wohnung, aber er ist nicht der Eigentümer. Insofern, der Eigentümer darf nicht einfach in die Wohnung reingehen und sagen, die gehört mir, ich darf darin wohnen. Nein, er hat die Manfa'a der Wohnung für eine gewisse Zeit abgegeben. Das ist eine Ijara. Wenn wir jetzt aber sagen, ich möchte etwas vermieten, ein Objekt vermieten, ist die Frage, muss ich Eigentümer sein? Muss das Objekt mir gehören? Komplett, das Objekt plus die Manfa'a? Oder reicht es aus, wenn mir nur die Manfa'a gehört? Das heißt, wenn ich Mieter bin. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Darf ein Mieter vermieten? Darf ein Mieter vermieten oder nicht? Also die meisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass ihm das grundsätzlich zusteht. Da ihm ja die Manfa'a gehört, darf er die Manfa'a auch weitergeben. Aber dafür gibt es natürlich eine Bedingung, und zwar, dass es dafür keinen zusätzlichen Schaden gibt für den Eigentümer. Also wenn ich jemandem meine Wohnung, die ich gemietet habe, weiter vermiete, darf es keinen Schaden geben für den Vermieter, sondern ich wende an jemanden meinesgleichen. Beispiel, ich miete ein Zimmer zum Wohnen, dann vermiete ich es weiter und der nächste Mieter benutzt es als Autowerkstatt. Das wäre verboten, weil eine Autowerkstatt macht viel mehr Geräusche. Ja. Oder jemand hat eine Familie, einer Familie eine Wohnung vermietet, in einem Gebäudekomplex, in dem Familien wohnen. Und nun ist der nächste Mieter eine ledige Person. Das geht auch nicht. Insofern kann es zu einem Schaden werden für den Vermieter. Umgekehrt genauso, aufgrund der Ruhestörung. Also darf man nur einer Person seinesgleichen weitervermieten. Um diese Problematik zu vermeiden, kann man direkt im Vertrag natürlich festhalten und sagen, dass der Mieter nicht weitervermieten darf. Die Sache ist erledigt. Ja. Deswegen, es gibt Gelehrte, die das so sehen und es gibt Gelehrte, die das auch andersrum sehen, wie wir gesagt haben. Aber deswegen ist am besten, man arbeitet Standardverträge aus, in denen solche Sachen klar erwähnt werden. Darf der Mieter weitervermieten oder nicht? Und meistens wird der Vermieter natürlich sagen, nein, er darf nicht, außer mit meiner Erlaubnis. Weil er sicher gehen will, natürlich, dass es keinen Schaden gibt. Und wenn man sowas klar erwähnt, ist besser, als wenn man das offen lässt und nachher sich jemanden, einen Gelehrten sucht, der einem dieses Problem löst. Weil dann kann es sein, der eine fragt den einen Gelehrten und der andere fragt den anderen Gelehrten. Und gerade in Ländern, denen es keine islamischen Gerichte gibt, kommt es zu Konflikten, die kaum lösbar sind. Was den Preis angeht, wenn wir sagen, dass der Mieter vermieten darf, dann ist der Preis auch seine Sache. Er kann für mehr vermieten, als er selbst mietet, er kann für weniger, er kann für den gleichen Preis. Das ist unerheblich. Manche Gelehrte haben zwar gesagt, sollte es zu einer Preiserhöhung kommen, dass dann der neue Mieter auch dafür etwas leisten muss, wie den Ausbau, eine Reparatur oder etwas. Aber das ist weniger richtiger ist eher, dass man das vermieten darf. Wenn einem die Manfa'a gehört, hat man das Recht, diese Manfa'a zu vermieten, für welchen Preis man auch immer möchte. Wenn sich herausstellt, dass der Mieter, der sein Objekt an jemanden vermietet hat, der einen größeren Schaden mit sich bringt, dann hat der Vermieter das Recht, entweder die Ijara, die Miete für die Ijara zu erhöhen, oder er stellt ihn vor die Wahl. Entweder gibst du mir die Differenz oder du löst die Ijara auf. Ja? Also er kann sagen, dass der neue Mieter müsste eigentlich mehr zahlen, weil vielleicht mehr Bewohner sind oder weil er lauter ist oder was auch immer. Dann kann er ihm vor die Wahl stellen. Entweder gibst du mir dann die Differenz, die Erhöhung davon, oder du löst die Ijara mit ihm auf und alles bleibt wie, bevor du es als Mieter weiter vermietet hast. Keine Bedingung ist es, dass der jetzige Mieter seine Miete bezahlt haben muss, bevor er sie weitervermietet. Das ist keine Bedingung. Und ist auch nicht unbedingt sinnvoll, denn es kann ja sein, dass der Mieter weitervermieten will, weil er seine Miete gerade nicht bezahlen kann. Und er möchte dem Vermieter nicht Unrecht tun, deswegen gibt er die Wohnung jemand anderes, damit er die Miete bezahlen kann. Wie sieht es aus? Hat der jetzige Vermieter Anspruch am Geld der neuen Ijara? Das heißt, wenn der jetzige Mieter weitervermietet, darf der jetzige Vermieter davon profitieren und sagen, okay, du darfst die Wohnung weitervermieten, allerdings möchte ich dafür prozentual beteiligt werden. Das ist nicht erlaubt. Warum? Weil wir gesagt haben, dass der Mieter Besitzer der Nutzungsrechte ist dieser Wohnung. Nämlich, das heißt, er darf darin wohnen, das gehört ihm. Und wenn er ihm etwas gehört, dann darf er es auch weitervermieten, zweifellos. Aber natürlich möchte ich darauf hinweisen, dass wenn der Ijara-Vertrag zum Beispiel auf ein Jahr beschränkt ist, kann der Untermieter nicht länger als diese Frist vermieten. Das geht natürlich nicht, weil ihm gehört das ja nicht. Ihm gehört ja die Manfa'a nur dieses eine Jahr. Innerhalb dieses einen Jahres kann er gemäß der Mehrheit der Gelehrten das weitervermieten, aber auch nur innerhalb dieser Phase. Wenn er das mehr macht, dann steht ihm das nicht zu und würde auch sonst zu einem Konflikt führen, weil ja er nur ein praktisch ein der zweite Person ist ja nur ein Untermieter. Und man kann nur das vermieten, was einem gehört, und über das eine Jahr hinaus gehört einem das nicht. Wir haben gesprochen die ganze Zeit von Mietobjekten, die einen Eigentümer haben. Jetzt ist die Frage, gibt es auch Objekte, die keinen Eigentümer haben? Die Antwort lautet ja, und zwar Waqf. Waqf sind Stiftungen, über die wir inshallah ta'ala separat sprechen im Fiqh. Eine Stiftung gehört keinem Menschen, sondern eine Stiftung ist etwas, das man für Allah subhanahu wa ta'ala hergegeben hat und dessen Profit oder dessen Manfa'a der Stifter definiert hat, der Waqif definiert hat. Er hat für diese Stiftung eine Person eingesetzt, die sich um diese Stiftung kümmert, die diese verwaltet, das ist der sogenannte Waqif. Und das ist der sogenannte Nadir. Der Waqif ist der Stifter, der Nadir ist der Beaufsichtigende dieser Stiftung und der also praktisch im Sinne der Stiftung zu handeln hat. Und manchmal gehört dazu das Vermieten. Und sofern das Vermieten im Sinne der Stiftung ist, darf der Nadir vermieten. Darauf musste ausdrücklich hingewiesen werden, weil der Nadir ist nicht der Eigentümer. Und wir haben gesagt, nur ein Eigentümer kann vermieten oder ein Besitzer kann vermieten. Aber in diesem Fall hier ist der Nadir trotzdem, ist eine Ausnahme, der Nadir darf trotzdem vermieten. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Gelehrten, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. In diesem Zusammenhang passt es zu erwähnen, dass Moscheen Stiftungen sind. Also Moscheen, die für Allah subhanahu wa ta'ala gebaut worden sind und die sind im islamischen Sinne grundsätzlich eine Stiftung. Ja? Moscheen in nicht-islamischen Ländern kann sein, dass sie keine Stiftung sind. Uns interessiert natürlich, wie die Realität ist. Wenn die Realität ist, dass dort ein Name eingetragen ist, dann ist es natürlich gesetzlich gesehen keine Stiftung. Aber wenn es in einem Land eine Stiftung für Ministerium für Stiftungen gibt, dann ist und das eingetragen wird als Stiftung, dann ist es eine Stiftung. Ja. Und dieses Gebäude, diese Moschee, wenn sie eine Stiftung ist, beinhaltet oft eine Wohnung, die für den Imam gedacht ist. Und daran steckt natürlich ein großer Nutzen, weil dadurch gewährleistet wird, dass der Imam zu seinen 5 Gebeten anwesend sein kann. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wenn der Imam das Nutzungsrecht hat, die Manfa'a des Wohnens besitzt, hat er in diesem Fall das Recht, die Wohnung weiter zu vermieten? Und die Antwort lautet nein. In diesem Fall ausnahmsweise nicht. Warum? Weil das nicht im Sinne des Waqif oder des Waqf ist. Denn Sinn und Zweck dieser Wohnung war, dass der Imam dort wohnt oder vielleicht zumindest jemand, der etwas mit der Moschee zu tun hat, vielleicht der Hausmeister, vielleicht der Muazzin, wie dem auch sei. Auf jeden, das hängt ja davon ab, was der Waqif sich dabei gedacht hat. Aber wenn das jetzt weiter vermietet wird an eine Person, die nichts mit der Moschee zu tun hat, dann ist das mit Sicherheit nicht im Sinne des Waqif. Und deswegen darf der Imam seine Wohnung nicht weiter vermieten. Wallahu tabarak ta'ala. Und darüber sprechen wir noch gleich, inshallah ta'ala, also im nächsten Unterricht, wie diese Ijara-Verträge zu Ende gehen. Aber hier speziell sollte der Vermieter eines Waqf sterben, das heißt der Nadir sterben, wird die Ijara dadurch nicht aufgelöst. Okay? Weil der Nadir ist praktisch nur ein Vertreter. Ist nur ein Vertreter, der dafür sorgt, dass der Waqf so verwaltet wird im Sinne, im Sinne des Waqf. Aber wenn der Nadir verstirbt, wird einfach ein anderer Nadir eingesetzt, der die Verantwortung weiterträgt und die Stiftung im Sinne des Stifters weiterführt. Ja? Insofern bleibt die Ijara bestehen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Als nächstes möchten wir uns unterhalten über die Laufzeit von Ijara-Verträgen. Also wenn jemand ein Haus vermietet oder eine Wohnung oder ein Arbeiter, muss, damit es nicht zum Streit kommt, die Laufzeit des Ijara-Vertrages festgelegt werden. Und das heißt, man legt fest, wann die Ijara beginnt, und man legt auch fest, wann die Ijara endet. Und wir unterscheiden zwischen langen und kurzen Laufzeiten. Kurze Laufzeiten wie eine Woche, ein Tag oder lange Laufzeiten wie zum Beispiel 20 Jahre, 30 Jahre, 100 Jahre. Die Laufzeit gar nicht festzulegen, verbindlich natürlich. Ich kann jemandem sagen, du kannst hier wohnen und du kannst jederzeit ausziehen. Ja, dann hatte man den Vertrag offen gelassen. Beidseitig offen gelassen. Jeder kann jederzeit den Vertrag. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, wenn der Vertrag festgelegt wird. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen einen Vertrag ein und die Laufzeit ist nicht klar. Ja? Wie zum Beispiel, ich vermiete dir die Wohnung, solange du in Makkah bist. Kann sein, der Vermieter geht davon aus, dass er nur 2 Wochen bei der Umrah da ist. Aber es kann auch sein, dass der Mieter umgezogen ist und sagt, ich möchte in Makkah bleiben für die nächsten 10 Jahre. Insofern muss man den Beginn als auch das Ende festlegen. Dann kommt es auch nicht zu einem Konflikt. Wenn man nur die Dauer festlegen würde, könnte es auch problematisch sein. Ich vermiete dir meine Wohnung für ein Jahr. Ja, aber wann beginnt dieses eine Jahr? Ja, der eine meint sofort, der andere meint nein, sobald ich die Wohnung entleert habe oder sobald mein Verwandter, der gerade darin wohnt, ausgezogen und so weiter und so fort. Genauso mietet man etwas für genau eine Stunde, dann ist klar, also wenn ich dir sage, ich vermiete dir meine Wohnung ab sofort für eine Stunde und es ist jetzt gerade 10.30 Uhr, dann endet der Mietvertrag um 11.30 Uhr. Also geht es nicht um volle Stunden, weil er hat genau gesagt, ab sofort. Ja. In manchen Situationen sind aber bestimmte Sachen gang und gäbe. Das heißt, in manchen Situationen, wie bei Hotels, kann es sein, dass der Tag ab 16 Uhr beginnt. Ab 16 Uhr. Wenn man sagt zum Beispiel, ich miete ab morgen ein Hotelzimmer und man kommt dort um 10 Uhr morgens hin, wird einem in der Regel das Hotel, das Zimmer nicht zur Verfügung stehen, sondern erst ab 16 Uhr. Und vielleicht manchmal sind sie kulant und lassen einen früher rein. Ja? Aber ab 16 Uhr. Und der Tag endet ab 12 Uhr. Das heißt, wenn er sagt, ich miete morgen ein Hotelzimmer für einen Tag, dann darf er gemäß dem Urf ab 16 Uhr rein und muss ab 12 Uhr das Hotel verlassen haben. Manchmal gibt es auch Kulanz, dass man noch bis 14 Uhr drin bleiben darf. Ja? Aber das ist wichtig, dass man das auch dass man weiß, dass die Uhrzeiten manchmal dem Urf unterliegen. Na. Weiterer Fall ist, was auch dem Urf unterliegt, ist, wenn wir von Monaten sprechen. Reden wir dann von Sonnenmonaten oder reden wir von Mondmonaten? Wenn man nämlich jemandem ein Zimmer für einen Monat vermietet, dann nach den Mondmonaten kann er 29 oder 30 Tage haben. Nach den Sonnenmonaten ist es eindeutig, wenn man weiß, um welchen Monat es geht. Dann hat der Monat entweder 28, 29, 30 oder 31 Tage nach den Sonnenmonaten. Da muss man wissen, welcher Monat, dann weiß man ganz genau, welcher das ist. Manche Gelehrte sagen, wenn es unter Muslimen ist, dann gelten die Mondmonate. weil die Muslime unter sich normalerweise von Mondmann reden. Aber entscheidend ist, wie gesagt, der Urf, in dem man lebt. Und hier zeigt sich, dass es auch wichtig ist, dass die Muslime immer darauf achten, wann die Mondmonate beginnen und wann sie enden. Und nicht nur zur Zeit von Ramadan oder zur Zeit von Hajj. Ja? Weil wenn jemand sagt, heute ist der 1.10., also zum Beispiel der 1. Schawal, und sagt, ich möchte die Wohnung für 2 Monate mieten, dann mietet er für Schawal und Dhul-Qa'da. Und bei diesen beiden Monaten, beide können entweder 29 Tage oder beide 30 oder eine 29 oder eine 30 Tage haben. Also haben wir irgendwas zwischen 58 und 60 Tagen. Ja. Wenn er von vornherein sagt, ich miete es für 60 Tage, dann ist es klar. Aber wenn er sagt, ich miete es für 2 Monate, dann kann es sein, dass der Monat mal kürzer ausfällt und mal länger ausfällt. Und je nachdem würde der Vertrag früher oder später enden. Und hier sehen wir also, dass diese Mondmonate immer wichtig sind. Oder jemand sagt, oder jemand muss eine Sühneleistung vollziehen, weil er zum Beispiel am Tag von Ramadan mit seiner Ehefrau verkehrt hat, obwohl er hätte fasten müssen. Dann muss er 2 Monate hintereinander fasten. Wie heißt es? Sofern die erste Sache natürlich, wenn er einen Sklaven freilassen kann. Die zweite Sühneleistung nach der Reihenfolge ist, dass er 60, Entschuldigung, dass er 2 Monate hintereinander fastet. Wenn er 2 Monate hintereinander fastet und er beginnt am 1. eines Monats, dann können das 58 oder auch 60 Tage sein insgesamt, wie gerade eben erwähnt. Insofern, wenn er jetzt am 59. oder am 60. Tag sein Fasten absichtlich bricht und er geht zu einem Mufti und fragt ihn, muss ich jetzt die 2 Monate nochmal neu fasten oder habe ich meine Pflicht erfüllt, dann hängt es genau davon ab, ob das neue Licht des jeweiligen Monats, wann es gesehen worden ist. Ja. Insofern kann der Mufti auch nur eine verlässliche Aussage treffen, wenn ganz klar ist, ob der Neumond gesichtet wurde, das Neumondlicht gesichtet worden ist. Oder manchmal sagen wir Neumond, aber es ist falsch. Per Definition, den Neumond, den kann man nicht sehen. Den Neumond, rein wissenschaftlich gesehen, kann man nicht sehen, weil da ist der Mond vollkommen verdeckt und unsichtbar. Ja. Man kann nur das Neumondlicht sehen oder die Neumondsichel sehen, sobald sie auftaucht. Das so viel dazu. Und der Prophet a.s. hat nämlich eindeutig gesagt, dass der Monat manchmal 29, manchmal 30 Tage hat. Ja. Wenn man von vornherein sagt, 60 Tage, 50 Tage, 10 Tage, oder man einigt sich auf die Sonnenmonate, Januar, Februar, März und so weiter, dann ist es eindeutig und dann kommt es auch nicht zu unterschiedlichen Längen oder unterschiedlichen Laufzeiten. Was wir in Bezug auf Monate gesagt haben, gilt natürlich für Jahre. Also wenn man sagt, ich miete die Wohnung für ein Jahr und der Vertrag beginnt am 1. Muharram, am 1.1., dann endet er am letzten Tag von Dhul-Hijjah. Das kann der 29.12. sein, aber das kann auch der 30.12. sein. Wenn der Tag zu Ende ist, beginnt, je nachdem, welcher Tag, wie viele Tage der Dhul-Hijjah-Monat hat, beginnt dann am nächsten Tag der 1. Muharram. Und auch sollte man wissen, dass bei islamischen Tagen oder bei den Tagen, wenn wir islamisch zählen, beginnt der Tag mit dem Sonnenuntergang. Der Tag beginnt mit dem Sonnenuntergang. Erst die Nacht und dann der Tag. Sobald die Sonne untergeht, beginnt der nächste Tag. Und deswegen beginnt der Freitag, sobald am Donnerstag die Sonne untergegangen ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn es in bestimmten Situationen einen Urf gibt, wie bei Hotels, dann ist das maßgeblich. Ja? Dann hat das Vorrang. Ja? Dann der Urf geht vor diesen sprachlichen Dingen. Denn die sprachlichen Sachen sind manchmal sehr schwammig und können sehr unterschiedlich verstanden werden. Deswegen, sollte es etwas gibt, was unter den Menschen gang und gäbe ist, dann hat das auf jeden Fall Vorrang. Wie schaut es aus, wenn man zwar die Regeln einhält, ist klar, wann der Vertrag beginnt, wann der Vertrag endet, allerdings sind es übertrieben lange Laufzeiten. Zum Beispiel, man vermietet ein Zimmer für 20 Jahre, 30 Jahre. Die allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, erlauben solche Laufzeiten nur unter der Bedingung, dass das Objekt, das Mietobjekt, höchstwahrscheinlich, das heißt aller Wahrscheinlichkeit nach, auch so lange noch in Ordnung sein wird, dass man von seinen Nutzen profitieren kann. Die Manfa'a wird auch noch so lange da sein. Ja? Beispiel, jemand mietet sich ein Auto und sagt, ich miete es mir für 30 Jahre. Aller Wahrscheinlichkeit nach kann man davon ausgehen, dass das Auto nach viel weniger als 30 Jahren schon nicht mehr gebrauchbar sein wird. Solche Verträge sind ungültig. Ja? Anders sieht es vielleicht in einem Haus aus. Wenn jemand ein Haus für 20 Jahre mietet, kann es sein, dass dieses Haus in dieser Gegend, die Häuser, gebaut werden auf eine Art und Weise, die länger halten als 20 Jahre. Warum? Wie weiß man das? Weil die Häuser in der Umgebung alle schon länger als 20 Jahre dort stehen und das neue Haus oder das zu vermietende Objekt mit dem gleichen Material verkauft wird. Ja? Das heißt, insofern ist es entscheidend, dass das Objekt höchstwahrscheinlich so lange noch in Ordnung sein wird und auch so lange noch die Manfa'a vorhanden sein wird. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, stellen eine zusätzliche Bedingung, und zwar, dass die Preisänderung berücksichtigt wird, dass niemand durch die Preisänderung Unrecht erfährt, weil der Preis könnte sein, steigt, der Preis könnte auch fallen. Doch diese Bedingung ist richtigerweise irrelevant. Diese Bedingung ist irrelevant. Warum? Weil das Risiko beidseitig ist. Also genauso wie der Preis steigen könnte, könnte auch sinken. Ja? Und deswegen dieses Risiko trägt derjenige, der den Profit haben will. Der Mieter hat den Profit, nämlich dass er darin wohnt. Es kann sein, er zahlt zur üblichen Vergleichsmiete oder ortsüblichen Vergleichsmiete mal mehr, mal weniger. Und das gleiche gilt auch dem Vermieter. Vielleicht bekommt er mehr Geld, als er eigentlich bekommen würde, wenn er es nochmal vermieten würde, oder weniger. Dieses Risiko tragen beide gleichermaßen und ist für uns hier irrelevant. Daraus schlussfolgernd sagen wir, wenn ein Objekt höchstwahrscheinlich nicht so lange benutzt werden kann, wie die Laufzeit ausgemacht worden ist, ich vermiete ein Auto für 30, 40 Jahre, dann sind solche Ijara-Verträge verboten und fasid, und manche reden sogar von einem Ijma'. Manche Gelehrte sogar erlauben lange Laufzeiten gar nicht. Und andere definieren das als maximal ein Jahr in Bezug auf Wohnungen. Ja, aber das sind alles Ijtihadat, die zutreffen können auf bestimmte Situationen von bestimmten Gelehrten, bestimmten Zeiten. Das ist auch gegen nichts dagegen einzuwenden, aber es ist kein Vers aus dem Koran. Also das heißt, wenn ein Gelehrter gesagt hat, Wohnungen darf man maximal ein Jahr vermieten, dann ist das sein Ijtihad, der auch passt, inshallah, zu seiner Situation, aber es ist nicht verbindlich. Kann sein, dass in unserer Situation das Gleiche zutrifft. Kann auch sein, dass es die Wohnungen heutzutage stabiler sind und dass man deswegen ruhig länger vermieten darf und so weiter und so fort. Die Mehrheit der Gelehrten, die also lange Laufzeitverträge unter den bekannten Bedingungen erlauben, berufen sich auf die folgende Ayah im Koran al-Karim, in der, wie wir gesagt haben, als Musa a.s. im Dienste von dem rechtschaffenen Mann, manche sagen, es war Shu'aib, stand, da sagte Shu'aib a.s., ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinen Dienst trittst. Wenn du sie aber auf 10 voll machst, so steht es dir bei. Also hier sehen wir, dass 8 Jahre sogar als Ijara-Vertrag erlaubt sind. Ja. Warum? Weil man kann davon ausgehen, dass jemand, der 20, 30, 40 Jahre alt ist, 8 Jahre lang arbeiten kann. Wo ist das Problem? Und sogar 10 Jahre ist in diesem Vers erwähnt. Und diese Ayah ist ein Beweis dafür. Und als nächstes sagen wir, dass die Sunna, die Ijara-Verträge erlaubt, arm ist. Das heißt, sie macht keinen Unterschied zwischen langen und kurzen Verträgen. Deswegen gibt es keinen Grund, das einzuschränken. Es sei denn, es steht im Widerspruch zum Sinn. Der Sinn davon ist, dass man die Manfa'a des Mietobjektes benutzt, und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann macht der Mietvertrag auch bis dahin keinen Sinn Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und beim nächsten Mal schauen wir uns inshallah Ijara-Verträge an in Bezug auf Taten, die Ibadah sind. Wa sallallahu ala bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.